Vater, wir danken dir für diesen Abend. And we just pray that you would just bless and anoint your words tonight. Und wir beten, dass du deine Worte salbst und segnest heute Abend. Just quicken us. Erfrische uns. And we thank you and ask you to bless this time. Wir danken dir und bitten dich, diese Zeit zu segnen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Okay, for those who are listening on the website or maybe by tape. Die, die über die Website oder über Kassette zuhören. We just watched a video of Rick Warren. Wir haben gerade ein Video angeschaut von Rick Warren. And he recently was interviewed on CNN. Er ist kürzlich im CNN interviewt worden. And I'll mention just a couple things for those who didn't understand the English. Und ich werde jetzt ein paar Sachen erklären für die, die das Englisch nicht verstanden haben. He's the author of the book The Purpose-Driven Life. Er ist der Autor des Buches Leben mit Vision. And asks the question, what on earth am I here for? Und das stellt die Frage, wozu bin ich hier auf der Erde? And I have a copy of it right here, and if you would like one, you can order it at our book table. Ich habe da ein Buch davon, und wenn ihr es bestellen wollt, könnt ihr es über den Büchertisch bestellen. He said in the video here that in America, the New York Times. Im Video sagte er hier, dass in Amerika die New York Times. That this book has been a bestseller on their list. Sagt, dass dieses Buch der Bestseller in ihrer Liste war. And then a company called Publishers Weekly. Und dann eine Firma, die heißt Publishers Weekly. They reported that the purpose-driven life. Sie haben festgehalten, dass das Leben mit Vision is the best-selling hardcover non-fiction book in American history. Das beste gebundene Nicht-Fantasiebuch ist in der christlichen Geschichte. And it sold over 20 million copies. Und über 20 Millionen Kopien Bücher wurden verkauft. And it's translated into 30 languages. Und in 30 Sprachen wurde es übersetzt. So this is not only for Americans. The rest of the world is reading this book. Also dieses Buch gilt nicht nur für Amerikaner, sondern der Rest der Welt liest das Buch auch. And he wrote it, he said, because of the basic question of life that people have. Und er schrieb es wegen der grundlegenden Fragen, die Menschen haben über das Leben. Which is, why am I here? Was zum Beispiel ist, warum bin ich hier? I think probably all of us have at some time asked that question. Wahrscheinlich haben wir alle irgendwann einmal diese Frage gestellt. And he says it's really three basic questions that people have. Und er sagt, die Menschen haben drei grundlegende Fragen. Existence, why am I alive? Existenz, warum lebe ich? Purpose, what is my purpose? Zweck, wozu lebe ich? Was ist mein Zweck? Significance, does my life really matter? Und dann Bedeutung, hat mein Leben Bedeutung? And these are important things. Und das sind wichtige Fragen. He also says that it's not a self-help book. Er sagt auch, es ist kein Selbsthilfebuch. It's an anti-self-help book. Es ist ein Anti-Selbsthilfebuch. In fact, the first line in the book is this. Sogar der erste Satz im Buch. It's not about you. Da steht, es geht nicht um dich. And he says, und er sagt, basically that everybody wants to know their purpose in life. Grundsätzlich möchte jeder seinen Sinn im Leben wissen. And maybe you heard him say that I didn't create me. Und vielleicht habt ihr das gehört, wie er gesagt hat, ich habe mich nicht erschaffen. So I can't tell me what my purpose is. So kann ich mir auch nicht selber sagen, was der Sinn in meinem Leben ist. So the book is about what God created us to be, his purpose for us. Also im Buch geht's darum, was Gottes Zweck ist für uns, wozu uns erschaffen hat. And this is where Pastor Rob is taking these five principles from that he's been speaking about. Und von diesem Buch nimmt Pastor Rob die fünf Prinzipien über die gesprochen hat. Worship, Anbetung, Fellowship, Gemeinschaft, Discipleship, Jüngerschaft, Ministry and Missions. Dienst und Mission. Okay, and these came from Rick Warren. He developed them. You'll find them in his book. Die kommen also von Rick Warren. Die hat in seinem Buch entwickelt. And these purposes help us to fulfill our CIG mission statement. Und diese Absichten helfen uns, unsere CIG-Mission zu erfüllen. Which is serving the purpose of God in our generation joyfully. Nämlich Gottes Absicht in unserer Generation freudig zu dienen. And this is rooted in a verse that started all this. Und das gründet sich auf einem Vers, das alles begonnen hat. God gave Rick a revelation, a rhema from this verse. Gott hat dem Rick ein Rhema, eine Offenbarung gegeben von diesem Vers. In Acts 13:36 that David serve the purpose of God in his own generation. In Apostelgeschichte 13:36, dass David der Absicht Gottes in seiner Generation, der Bestimmung Gottes in seiner Generation gedient hat. His first book that he introduced the purposes in was The Purpose-Driven Church. Das erste Buch, in dem er diese Absichten Gottes vorgestellt hat, war Gemeinde mit Vision, which was also a bestseller, was auch ein Bestseller war. And it's sold 2 million copies. Da hat er 2 Millionen it's Ausgaben geared more towards leaders verkauft. And pastors. Das ist aber mehr für Leiter und Pastoren. And the book is about trying to balance those 5 purposes in the church. Und in dem Buch geht es darum, die 5 Absichten oder Bestimmungen in der Gemeinde auszubalancieren. Now, in case you haven't noticed, und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, something is happening in the churches around the world today. Passiert etwas, tut sich was in den Gemeinden weltweit heute. And it's not just in America. It's not an American thing. Es ist keine amerikanische Sache. Some pastors believe that America is actually on the verge of a spiritual awakening. Manche glauben, dass Amerika sich an der Schwelle einer geistlichen Erweckung befindet. I have a few articles. Ich habe ein paar Artikel. The Chicago Sun-Times. Die Chicago Sun-Times. And this is a secular newspaper. Das ist ein weltliches, eine weltliche Zeitung. Back in March, they were writing about the next great awakening. Im März haben sie geschrieben über die nächste große Erweckung. It doesn't stop there. Und da hört's nicht auf. New York Times. Die New York Times. The Purpose-Driven Life. Das Leben mit Vision. USA Today. USA Today. This evangelist has a purpose. Dieser Evangelist hat eine Bestimmung. Chicago Tribune. Living with purpose. Chicago Tribune. Leben mit Zweck, Absicht. This one's good. The Wall Street Journal. Die Wall Street Journal. Godliness in 40 days. Gottseligkeit, Gottesfürchtigkeit in 40 Tagen. Then their magazines are writing. Time Magazine, the man with the purpose. Oder das verschiedene Magazine, Time Magazin, der Mann mit Bestimmung. News stations are talking about it. ABC News in America. Also Neusendung. News Network. Wie sagt man das? Fernsehsendung, Nachrichtensendung, yeah, sprechen davon. Look at this book at epicenter of spiritual shockwave. Buch im Epizenter der geistlichen Erdbebenwellen. Even business people are taking notice. Forbes magazine. How to be purpose driven in business. Auch die Geschäftsleute erkennen das im Forbes. Forbes magazine. Irgendwas yeah ähnliches auch. Yeah. So, I mean, something is happening out there. Also es tut sich etwas. I mean, secular newspapers, magazines and TV networks are talking about it. Also die weltlichen Zeitungen und die Nachrichtensender sprechen davon und Magazine. They're recognizing that that something's happening in Christianity today. Sie erkennen, dass sich etwas tut im Christentum heute. But do we see it? Aber sehen wir das? Do the churches see what God is doing? Sehen die Gemeinden, was Gott tut? That the world would speak of it. Dass die Welt schon davon spricht. And I've been looking at this, studying it for the past 8-9 months. Und ich studiere das, beobachte das seit den letzten 8-9 Monaten. I think they're right. Ich glaube, sie haben recht. And in Matthew 16, verse 18, Matthäus 16, Vers 18, Jesus says, da sagt Jesus, something which I think is important to remember, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das merken, that I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ich werde meine Gemeinde bauen und die des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. And I think God's purpose right now in history is that he is building his church. Und ich glaube, der Zweck Gottes in der Geschichte jetzt ist, dass er seine Gemeinde baut. Like we've never seen before. So wie wir es vorher noch nie erlebt haben. The largest churches in Christianity are being built today. Die größten Gemeinden in der Geschichte der Christenheit werden heute gebaut. Rick Warren has 23,000 members in his church. Rick Warren hat 23,000 Mitglieder in seiner Gemeinde. Churches in South America and South Korea have 100,000 members in their churches. Gemeinden in Südkorea und Südamerika haben 100,000 Mitglieder in ihren Gemeinden. It's just amazing what's happening. Das ist wirklich erstaunlich, was sich tut. And we believe as a church that God has given us a vision to reach Vienna. Und wir glauben als Gemeinde, dass Gott uns eine Vision gegeben hat, Wien zu erreichen. And eventually the rest of the country. Und schlussendlich auch den Rest des Landes. That's just the first step. Das ist nur der erste Schritt. And we'll see where God leads us after that. Und wir werden sehen, wo Gott uns danach weiterhin führt. Aber Gott bewegt etwas hier in unserer Mitte. Right in this church. Genau in dieser Gemeinde. Perhaps you saw it just a few weeks ago. Vielleicht hast du es vor ein paar Wochen gesehen. How many were at the Agape 7? Wie viele waren beim Agape 7? Did you notice how many new members were received? There were 29 new members. Habt ihr bemerkt, wie viele neue Mitglieder? Wir haben 29 neue. In every Agape we've had between 25 to 30 new members received. Bei jedem Agape haben wir zwischen 20 und 30 neue Mitglieder aufgenommen. And that's been happening in the last 3.5 years, and the church has doubled in size. Und das ist über die letzten 3-4 Jahre gegangen, und die Gemeinde hat sich verdoppelt. I think a key part of this has been the discovery class. Ich glaube, ein Schlüssel war die Discovery-Klasse, that Pastor Rob developed and introduced. Die Pastor Rob ausgearbeitet hat und eingeführt hat. Many people who have been in Discovery, they have stayed here in this church. Und viele Menschen, die in der Discovery waren, sind hier in der Gemeinde geblieben. However, I don't think it's just what, you know, we are doing that causes the growth here. Ich glaube aber nicht nur, dass das Wachstum dadurch kommt, durch das, was wir machen. I think it's because of what God is doing both in us and through us. Ich glaube, es kommt durch das, was Gott in uns und durch uns macht. And it's also that I think we're on the edge of what some people are calling the second reformation. Und ich glaube auch, dass wir uns an der Schwelle dessen befinden, was viele Menschen die zweite Reformation nennen. It's not all about us, it's about God, what he's doing. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht um das, was Gott macht. And Jesus kind of pointed this out to his disciples in John 15 verse 5. Und Jesus hat das in Johannes 15 Vers 5 seinen Jüngern erzählt. And he says that I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him. Er sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Now sometimes I think we can get this kind of mixed up in our lives. Und manchmal denke ich, verwechseln wir das in unserem Leben. You know, we begin to plan things and to do different things for God and in the church. Wir beginnen verschiedene Dinge zu planen und Dinge zu tun für Gott in der Gemeinde. And then what we do is we ask, "Oh God, bless what I'm doing." Und dann machen wir es so, dass wir sagen, "Oh Gott, segne das, was ich jetzt tue." It's a little bit backwards. Es ist ein bisschen falsch. I think God must kind of look down sometimes at us. Ich glaube, dass Gott uns manchmal zuschaut und sagt, "What do you think they're doing down there anyway?" Was machen die da eigentlich da unten? We forget oftentimes just to ask God first and get directions from him. Wir vergessen oft, Gott zuerst zu fragen und von ihm Anweisungen zu bekommen. So what we should be doing as God's people is we should be praying. Und was wir als Menschen Gottes tun sollen, ist, you know, beten. Seeking his will. Dass wir seinen Willen suchen. And then looking to see what God is already doing. Und auch schauen, was Gott eh schon tut. You know, we have to abide in him. Und wir müssen in ihm bleiben. Without him we can do nothing. Weil ohne ihn können wir nichts tun. And I think what happens in many churches is they can tend to be a little unbalanced in the things that they're doing. Und ich glaube, was in vielen Gemeinden passiert ist, dass sie ein falsches Gleichgewicht haben in dem, was sie tun. They tend to be unbalanced in their methodology, how they are doing church. Sie sind nicht ganz ausgeglichen in ihren Methoden, wie sie Dinge machen in der Gemeinde. So things that perhaps were working fine, you know, 30, 40, 50 years ago. Also Dinge, die vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren ganz gut funktioniert haben. They're just not very effective today. They're not working. Die aber heute nicht sehr effektiv sind, die nicht funktionieren. And this is why Pastor Stevens has always encouraged pastors at the conferences. Und darum hat Pastor Stevens auch immer Pastoren auf der Konferenz ermutigt, to find what works in their churches, in their country, with their culture. Herauszufinden, was in ihren Gemeinden, in ihren Ländern, in ihrer Kultur funktioniert. And I believe Pastor Rob has done a great job with that here. Und ich glaube, dass Pastor Rob hier wirklich etwas Großartiges damit gemacht hat. He believes this and he practices it. Er glaubt das und er praktiziert das. You know, as the church, our message never changes. Als Gemeinde verändert sich unsere Botschaft nie. But we need to always be evaluating. Aber wir müssen immer überdenken, what we're doing and develop methods. Das, was wir tun und neue Methoden entwickeln. Methods to reach people today. Methoden, um die Menschen heute zu erreichen. And I think the reason many churches have problems is they don't really do that. They don't reevaluate. Und ich glaube, warum viele Gemeinden Probleme haben, ist, weil sie eben das nicht tun, weil sie nicht die Sachen überdenken. They're still using the old methods and ways. Sie benutzen immer noch die alten Methoden und Arten und Weisen. So I think this is the reason why Rick's book has caught on so well. Und ich glaube, dass deswegen das Buch vom Rick so viel Erfolg hatte. Because it's really it's a fresh biblical method. Weil es eine frische, neue biblische Methode ist. And I think it speaks to the hearts of people in our generation. Und ich glaube, sie spricht zu den Herzen der Menschen in unserer Generation. We're part of what's often called the me generation. It's about me. Wir sind Teil der, was man heute Ich-Generation nennt, wo alles um mich geht. You know, and the me generation, it's not only the world, but you see it in the church as well. Und die Ich-Generation kannst du nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde sehen. And actually, it's not all about you, it's really about God. Und eigentlich geht es gar nicht wirklich um dich, sondern es geht um Gott. It's about what he's doing and what he wants to do through us. Es geht darum, was er macht und was er durch uns bewirken möchte. Now, in response to his book, und in Reaktion auf sein Buch, we see a response from the me generation. Wir sehen eine Reaktion von der Ich-Generation. Who are actually looking for a greater purpose for their life. Die eigentlich nach einem höheren Sinn für ihr Leben suchen. And what's amazing is that both Christians and non-Christians are buying this book and reading it. Und was erstaunlich ist, dass sowohl Christen als auch Nicht-Christen dieses Buch kaufen und lesen. Jews, Juden, Muslims, business people, Geschäftsmänner, people in governments, Menschen in der Regierung, college students, Studenten. No, many different types of people are just buying this book and reading it, looking for their purpose. Viele verschiedene Menschen kaufen dieses Buch und suchen nach ihrem Sinn. Why would they all be wanting to read a book written by a Christian pastor? Und warum wollen die jetzt alle ein Buch lesen, was von einem christlichen Pastor geschrieben wurde? Well, one possible answer is all that's happening in the world today. Eine mögliche Antwort ist aufgrund dessen, all dessen, was passiert in der Welt heute. The wars that are going on, the terrorism, die Kriege, der Terrorismus, different disasters, verschiedene Katastrophen, diseases such as AIDS, Krankheiten wie AIDS. You know, there's just so many terrible things happening in this world today. In dieser Welt heute passieren so viele schlimme Dinge. And I believe God allows these things to prepare the hearts of people. Und ich glaube, Gott lässt diese Dinge zu, um die Herzen der Menschen vorzubereiten. You know, governments just don't have answers for these things that are going on. Die Regierung hat nicht mehr die Antworten für diese Dinge. So many people are feeling insecure. Viele Menschen fühlen sich unsicher. They're worried about their families. Sie haben Angst um ihre Familien. They're even fearful about what's coming up in the future. Could it get worse? Sie haben Angst vor der Zukunft, ob sich alles verschlimmert. But I believe God is allowing all this to happen to prepare the hearts of people. Aber ich glaube, dass Gott all das zulässt, um die Herzen der Menschen vorzubereiten. So when I look out into the world each day, I see God working. Also wenn ich mir die Welt anschaue jeden Tag, sehe ich, dass Gott wirkt. Using this to create something good. Und es benutzt, um etwas Gutes zu schaffen. To create a spiritual hunger in the hearts of people. Um einen geistlichen Hunger zu entwickeln in den Herzen der Menschen. And the wonderful thing is that we have answers for these people, real answers. Und das Wunderbare ist, dass wir wirkliche Antworten haben für diese Menschen. It's all about what God is doing. Es geht nur darum, was Gott macht. As Paul recognized in Acts 17, verse 27. Wie Paulus erkennt in Apostelgeschichte 17, 27. Paul said that people, like God is doing things that people, er sagt, dass Gott Dinge tut, that people, damit Menschen, would seek God. Gott suchen. If perhaps they might grope for him and find him. Damit sie nach ihm sich sehnen und though ihn finden. Though he's not far from each one of them. Obwohl er nicht weit weg ist, also obwohl er ihnen ganz nahe ist. So God is allowing these things to happen in the world. Gott lässt diese Dinge in der Welt zu. I believe that people would seek him, they would cry out to him. Ich glaube, damit die Menschen ihn suchen und nach ihm schreien. Now when Mel Gibson made the the movie The Passion of the Christ. Als Mel Gibson den Film Die Passion Christi gemacht hat. Many of us have seen it or we brought people to see it. Viele von uns haben den angeschaut und Menschen mitgebracht, dass sie den anschauen können. At first there was a lot of resistance to that movie. Zuerst gab es viel Widerstand gegen diesen Film. However, overall, once it came out, it was a great success. Aber insgesamt, wie er dann rausgekommen ist, war er ein großer Erfolg. He had no idea the tremendous response that would come to that movie. Er hatte keine Ahnung von der großartigen großartigen Reaktionen, die auf diesen Film kamen. And not only millions in America, but millions around the world saw it, and many people got saved through it. Und nicht nur Millionen in Amerika, sondern auch überall auf der ganzen Welt haben ihn gesehen und viele sind gerettet worden durch den Film. I believe that God is doing something. Ich glaube, dass Gott etwas tut. And who knows, we could be part of the last great move of God just before Christ returns. Und wer weiß, vielleicht sind wir Teil des letzten großen Bewegung Gottes, bevor Christus wiederkommt. And we're living in the last days of the last days. Wir leben in den allerletzten Tagen. And I believe God is working at this time. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit wirkt. To train, to motivate, um zu auszubilden und zu motivieren and to mobilize his church, his people, und seine Gemeinde, seine Kirche in Bewegung zu setzen, to fulfill his purpose, um seine Absicht to zu erfüllen, help others find their purpose, um anderen zu helfen, ihren Sinn zu finden. So it's time for us to just receive from God, find out what he's doing. Es ist an der Zeit, dass wir von Gott empfangen und erkennen, was er tut und einfach Teil sind dessen. Yeah, be a part of it, each one of us. We all have a spiritual gift. We can all do something. Dass jeder von uns teilnimmt daran. Wir haben alle eine geistliche Gabe. Wir können alle dazu beitragen. Well, God has equipped each one of us. Gott hat jeden einzelnen von uns ausgerüstet. And he has something very specific in mind for each one. Und er hat etwas ganz Besonderes in Gedanken für jeden von uns. But you know, we're not here doing our own thing to build our kingdom. Und wir sind nicht hier, um unsere eigene Sache zu tun, um unser Königreich zu bilden, zu bauen. But we are part of God's team. Sondern wir sind Teil von Gottes Team. As well as other churches, they're gemeinsam on God's team. Mit anderen Gemeinden, die auch im Team sind. That he's using to build his kingdom. Die er auch benutzt, um sein Königreich zu bauen. And I like something that Rick Warren said. Und ich mag etwas, was Rick Warren gesagt hat. As a part of God's team being used by him. Als Teil vom Team Gottes, wenn wir von ihm benutzt werden. He said it's based upon this. Er sagt, das basiert auf Folgendem. Your faith is not just something you believe. Dein Glaube ist nicht nur etwas, was du glaubst. It's something you do. Sondern etwas, was du tust. Now, if we look back to the first Reformation, wenn wir auf die erste Reformation zurückblicken, so that's about 500 years ago, das war vor ungefähr 500 Jahren, during the 1500s, 1600s, während dem 15. 16. Jahrhundert, it was mainly a Reformation about belief. In der Reformation ging es um den Glauben. About the true message of the Bible, getting back to the Bible. Um die wahre Botschaft der Bibel, zurück zur Bibel zu kommen. There were men of great courage like Martin Luther. Da waren sehr mutige Männer wie Martin Luther. There was Zwingli and Calvin and others. Zwingli und Calvin und andere. And they fought to bring the true message of the Bible back. Und sie haben dafür gekämpft, die wahre Botschaft der Bibel zurückzubringen. They did their best to return to the truth of the Bible. Sie haben ihr Bestes gegeben, um the truth of the Bible to return back to the truth. Um zurück zur Wahrheit der Bibel zu kommen. The truth about man's sin. Die Wahrheit über die Sünde des Menschen. The truth about salvation. Die Wahrheit über die Errettung. The truth about man's personal relationship with God. Die Wahrheit über die persönliche Beziehung des Menschen mit Gott. About not being based upon works. Dass die nicht auf Werken basiert. But it's based upon what Christ did for us on the cross. Sondern auf dem basiert, was Christus für uns gemacht hat am Kreuz. That we live by faith alone. Dass wir nur aus Glauben leben. And through grace. Und durch Gnade. And they fought to bring this message back. Und sie haben dafür gekämpft, diese Botschaft zurückzubringen. So what happened in the first Reformation? Was jetzt in der ersten Reformation passierte? Is that this Bible was given back to the people? War, dass diese Bibel den Menschen zurückgegeben wurde? Men that God raised up. Menschen, die Gott hat hochkommen lassen. Humbled themselves. Haben sich selbst gedemütigt. They realized they could do nothing without God. Und haben erkannt, dass sie nichts ohne Gott tun können. You know, and neither can we. Und so ist das auch bei uns. And the situation at that time was difficult. The transition wasn't easy. Und die Situation damals war schwierig. Dieser Übergang war nicht einfach. You know, 'cause there were men who were, you know, ruling the church of that day. Weil da waren Männer, die die Kirche damals geführt haben. Under mainly it was a man-made system. Unter größtenteils einem von Menschen gemachten System, einem religiösen System. So there was a lot of resistance to what God was trying to do. Da gab es sehr viel Widerstand gegen das, was Gott versucht hatte zu tun. Especially from those in organized religion. Besonders von der organisierten Religion. Some things don't change, do they? Manche Dinge ändern sich nie, oder? Well, the problem with these men who were ruling and controlling the church. Was schwierig war bei diesen Leuten, die die Kirche regiert haben. Was that they forced people under a system and methods that were not completely biblical. War, dass sie die Menschen unter ein System von Regeln geknechtet haben, das nicht wirklich biblisch war. So, you know, the common people of that day, it would be people like you and us if we lived then. Also die normalen Leute waren damals so wie du und ich. Yeah, like poor peasants, the, you know, middle class worker. Bauern, Mittelklassenarbeiter, Mittelschichtarbeiter. What happened is that they had no say at all in the church. Und die hatten gar nichts zu sagen in der Kirche. They were not even allowed to have and to read Bibles. Sie durften nicht Only the clergy did. Sie durften nicht einmal die Bibel haben, geschweige denn lesen. Nur die der Klerus durfte das. So the clergy, you know, they considered themselves well to be the only ones who could properly interpret the Bible. Der Klerus betrachtete sich als die einzigen, die die Bibel richtig auslegen konnten. Don't give it to the people. You don't know what they'll do with that book. Gib's nicht den Leuten. Du weißt nicht, was sie tun werden mit diesem Buch. They don't understand it like we do. Die verstehen das nicht so wie wir. So men like Luther, Zwingli, Calvin, many others. Und Männer wie Luther, Calvin und viele andere. They began to do something. Begannen etwas zu unternehmen. They translated God's word into the language of the people. Sie übersetzten Gottes Wort in die Sprache der Menschen. And they preached it in the language of the people. Und sie predigten es in der Sprache der Menschen. You know, German, French, English, Spanish. Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch. And people could hear this book in their own language. Und die Menschen konnten dieses Buch in ihrer eigenen Sprache hören. Things began to change. Da begannen die Dinge sich zu ändern. And it was an incredible thing because people slowly were able to have the Bible for themselves. Und was erstaunlich war, ist, dass die Menschen nach und nach die Bibel endlich selbst haben konnten. You could go out and buy one. Du konntest eine kaufen. Thanks to the invention of the printing press in the 15th century. Das verdanken wir der Druckerpresse. By a man named Johann Gutenberg. Die Johannes Gutenberg erfunden hat. And the Bibles started rolling off the press and people started buying them and reading them. Und die Bibel kamen von der Presse und die Menschen haben sie gekauft und gelesen. But it was still a difficult time. Aber es war immer noch schwierig. Change did not come easy. Die Veränderung kam nicht leicht. And not without a cost to other men who had great courage. Und nicht ohne Kosten von anderen Männern, die sehr mutig waren. Men like John Huss. Männer wie Johannes Huss. William Tyndale. William Tyndale. These men burned at the stake. Diese wurden am Scheiterhaufen verbrannt. So we could have a Bible. Damit wir die Bibel haben können. So we could hear its message. Damit wir diese Botschaft hören können. So there was a great price paid by some. Also manche mussten einen großen Preis zahlen. People died so that we could have the Bible. Menschen sind gestorben, damit wir die Bibel haben können. Read it for ourselves, study it for ourselves. Damit wir sie selbst lesen und studieren können. And there's something happening today. Und etwas geschieht heute. What's happening today is what some call the second Reformation. Was heute geschieht, ist, was manche die zweite Reformation nennen. The first one gave the Bible and its message back to the people. Die erste gab die Bibel und deren Botschaft zurück, den Menschen zurück. Then in a book called Transitioning, Leading Your Church Through Change. Dann in einem Buch Übergang, leite deine Gemeinde durch Veränderung. And it's by a pastor named Dan Sutherland. Also von einem Pastor, Dan Sutherland. He writes this. Er schreibt Folgendes. He says the second Reformation is about methods. Er sagt, in der zweiten Reformation geht es um Methoden. It concerns how we should relate to the world around us. Sie beschäftigt sich damit, wie wir uns auf die Welt um uns herum beziehen sollen. How we make the gospel culturally relevant. Wie wir das Evangelium kulturell wichtig machen. So that men and women everywhere can come to know, love and serve Jesus Christ. Damit Männer und Frauen überall Jesus Christus lieben lernen, kennenlernen, lieben lernen und ihm dienen. In the second Reformation, the ministry of the church is being given back to the people. In der zweiten Reformation wird der Dienst der Gemeinde den Menschen zurückgegeben. Now maybe you haven't understood all that's been going on the last few months in the series that Pastor Rob has started. Vielleicht habt ihr nicht alles verstanden, was in den letzten zwei Monaten hier passiert ist und nicht alles aus der Serie verstanden, was Pastor Rob gesagt hat. He's been preaching on the five purposes. Er hat über diese fünf Bestimmungen gepredigt. How we as a church can be purpose-driven. Wie wir als Gemeinde eine Vision haben können. And in his book, The Purpose-Driven Church, und in diesem Buch Gemeinde mit Vision, Rick has an analogy in there that he takes from surfing on a surfboard, you know, out on the ocean. Benutzt der Rick ein Bild vom Surfen. And it's really great. Und das ist wirklich gut. I was so excited when I read this. Ich habe mich so gefreut, wie ich das gelesen habe. He talks about spiritual surfing. Er spricht vom geistlichen Surfen. That there's three parts to it. Da gibt es drei Teile. First, we need to see the wave of what God is doing. Erstens müssen wir die Welle sehen, dessen, was Gott tut. God is at work in the world and in the church. Gott wirkt in der Welt und in der Gemeinde. And we need to go beyond just the natural and look into the spiritual realm to find out. Und wir müssen über den natürlichen Bereich hinausgehen und ins Geistliche schauen und da herausfinden. Yeah, what's God doing? Was macht Gott? And second, und zweitens, we need to catch the wave of what God is doing. Wir müssen auf die Welle aufspringen dessen, was Gott tut. God is already at work. Gott wirkt schon. And we need to be seeking him. Und wir müssen ihn suchen. Praying. Beten. Finding out what it is he's doing. Und herausfinden, was er macht. And what our part is supposed to be in all of it. Und welchen Teil wir übernehmen sollen in all dem. And then third. Und drittens. Once we catch the wave, wenn wir auf der Welle sind, we need to ride the wave of what God is doing. Wenn wir die Welle erwischt haben, müssen wir auf der Welle reiten. You know, a lot of surfers, you know, they go out on the beach with their surfboard. Also viele Surfer sind da am Strand mit ihrem Surfboard. Oh yeah, they see the wave. Sie sehen die Welle. But you have to go out with the board to catch it. Aber du musst dann raus mit dem Board, um sie zu erwischen. You can't just watch, be a spectator. Du kannst nicht nur zuschauen und ein Zuschauer sein. And to do spiritual surfing, und um geistliches Surfen durchzuführen, you need a board and you need skill. Brauchst du ein Board und Fähigkeit. And what that speaks to us about, the board speaks of method to us. Fertigkeit. Und das Board spricht von method. It speaks of method. Methoden. So we need to have biblical methods. Wir brauchen biblische Methoden. And with skill apply them to God's purpose. Und mit Fähigkeit müssen wir diese anwenden auf die Bestimmung Gottes, die Vision Gottes. And then, yahoo, we just ride the spiritual wave with Jesus. Und dann reitest du auf der geistlichen Welle mit Jesus. That's it. You see it, you catch it, and yeah, you ride it. Das ist, so geht es. Du siehst sie, du erwischst sie und reitest auf ihr. In case you didn't maybe catch this. Und wenn ihr das vielleicht jetzt nicht verstanden habt, that's why we have church services. Darum haben wir Gemeindegottesdienste. It's why we have discovery classes. Darum haben wir Discovery Klassen. It's why we have Bible College. Darum haben wir die Bibelschule. It's why we have Sunday School for the kids. Darum haben wir Sonntagsschule für die Kinder. Why we have youth group for the teenagers. Darum haben wir Jugendgruppe für die Teenager. And why we're developing small groups. Und deshalb entwickeln wir auch Kleingruppen. Because we want to learn and apply biblical methods. Weil wir biblische Methoden lernen wollen und wissen wollen wir, wie sie anwenden können. So we can take the greatest message in the world out there in an effective way. Damit wir die großartigste Botschaft in die Welt hinaustragen können und dabei wirkungsvoll sein können. So the truth is, und die Wahrheit ist, that healthy, dass gesunde, biblical, balanced believers and churches grow. Biblische und ausgeglichene Gläubige und Gemeinden wachsen. It's as simple as that. So einfach ist das. And it's the same with our physical bodies, our human bodies. Das ist genauso wie mit unseren Körpern. You know, if something is out of balance in our bodies, wenn in unserem Körper ein Ungleichgewicht besteht, become sick, werden wir krank und schwach. And it doesn't properly grow. Und der Körper wächst nicht gescheit. It's the same with the church. So ist es auch mit der Gemeinde. If there's no growth, wenn es kein Wachstum gibt, we need to discover why. Müssen wir herausfinden, warum. Let's reevaluate our lives and reevaluate the church. Überdenken wir unser Leben und die Gemeinde. And just remove or change what's causing the sickness. Und tun wir das weg, was die oder verändern wir das, was die Krankheit bewirkt. What's causing the weakness? Was die Schwäche bewirkt. What's hindering the growth? Was den Wachstum hindert. A healthy church grows. Eine gesunde Gemeinde wächst. Now, like we heard last week, wie wir letzte Woche gehört haben, a part of this in discipleship that Pastor mentioned, ist ein Teil davon in der Jüngerschaft, was der Pastor Rob erwähnt hat, is that we need to be like Jesus Christ. Dass wir wie Jesus Christus sein müssen. He said that we need meekness. Wir brauchen Sanftmut. That means to personally identify with Christ. Das bedeutet, dass wir uns persönlich mit Christus identifizieren. And to take up our cross and follow him. Und unser Kreuz aufnehmen und ihm folgen. You know, it's saying not my will, but yours be done, Lord. Also, dass wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr. It's being humble enough to be taught by God. Dass wir demütig genug sind, dass wir uns von Gott belehren lassen. And my daily prayer for years since Bible college. Und mein tägliches Gebet seit Jahren, seit der Bibelschule. God gave me this promise for me in Psalm 32 verse 8. Gott hat mir diese persönliche Verheißung gegeben in Psalm 32 Vers 8. And it says, I will instruct thee and teach thee in the way which you should go. Ich werde dich lehren und lehren in dem Weg, den du gehen sollst. I will counsel you with my eye upon you. He's watching us. Ich werde dir Rat geben mit meinen Augen auf dir. You know, he wants us to be successful. Er möchte, dass wir erfolgreich sind. To be effective. Wirkungsvoll. To be fruitful. Fruchtvoll. But we have to abide in him. Fruchtbar. Aber wir müssen in ihm bleiben. And we need to be taught by him what to do. Und er muss uns lehren, was wir tun sollen. Now, the church belongs to God, not to us. Die Gemeinde gehört Gott, nicht uns. And growth comes from God in Colossians 2:19. Und Wachstum kommt von Gott in Kolosser 2:19. We're simply his servants. Wir sind einfach nur seine Diener. And we need to be trained and to be taught. Und wir müssen ausgebildet und gelehrt werden. And then as his ambassadors, we represent him throughout the whole world. Und als seine Botschafter repräsentieren wir ihn in der ganzen Welt. To accomplish his purpose, which is the church today. Um seine Vision zu erreichen, welche die Gemeinde ist heute. Which the gates of hell will not prevail against. Gegen die Pforten der Hölle nicht siegen können. And the second Reformation, und die zweite Reformation, I think it's here. Ich glaube, die ist schon hier. And it's all about giving the ministry back to you, back to the people. Die hat begonnen und es geht darum, den Dienst euch zurückzugeben, den Menschen. It will take more than just a few pastors to change this world. Es braucht mehr als nur ein paar Pastoren, dass man diese Welt verändern kann. It takes all of us doing our part. Es braucht uns alle, dass wir unseren Teil beitragen. And for all of us to serve him. Dass wir ihm alle dienen. So there's a lot of work, a lot of building to do. Also es gibt sehr viel Arbeit, sehr viel zu bauen. And I believe God has given us a fresh method to reach this generation. Und ich glaube, dass Gott uns eine neue Methode gegeben hat, diese Generation zu erreichen. So let's learn God's purposes together. Also lasst uns die Absichten Gottes, seine Vision zusammen lernen. Live them together as a body. Es zusammen ausleben als Leib, als so we can together, damit wir zusammen see his purpose being fulfilled. sehen können, wie seine Vision, seine Absicht erfüllt wird. In our generation. In unserer Generation. Just like David did. So wie es David auch getan hat. And one day hear those words as we stand before Christ. Well done. Dass wir eines Tages auch diese Worte hören können, wenn wir vor Christus stehen. Yeah. Gut thou, gemacht. Thou good and faithful servant. Du treuer und guter Knecht. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father, we just thank you for your purpose today. Vater, wir danken dir für deine Absicht heute. We thank you for what you're doing to build your church. Wir danken dir für alles, was du tust, um deine Gemeinde zu bauen. Thank you that you are using us. Danke, dass du uns verwendest. That you're teaching us. Uns lehrst. What a privilege it is to be a representative of you in this world. Was für ein Vorrecht ist es, einer zu sein, der dich repräsentiert in dieser Welt. And to be able to serve you. Und dir dienen zu können. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Thank you for the spiritual gift that you've given to us. Danke für die geistlichen Gaben, die du uns gegeben hast. For supplying everything that we need to serve our generation. Und dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um unserer Generation zu dienen. And perhaps there's someone here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend. And maybe you're asking the question, what on earth am I here for? Fragst du dich, wozu bin ich hier auf der Welt? Well, tonight I hope it was a little clearer for you. Maybe you got some answers. Ich hoffe, dass du heute Abend ein paar Antworten bekommen hast, dass du dir im Klaren bist jetzt. If you haven't found your purpose yet, you can find it tonight. Wenn du deine Bestimmung noch nicht gefunden hast, kannst du sie heute Abend finden. It starts with a simple prayer. Sie beginnt mit einem einfachen Gebet. Saying, Father, sag Vater, I know I'm a sinner. Ich weiß, ich bin ein Sünder. I thank you that Jesus Christ, your Son, died for me. Ich danke dir, dass Jesus Christus, dein Sohn, für mich gestorben ist. I don't know what my purpose is. Ich weiß nicht, wozu ich da bin. But I want to find it. Aber ich möchte es herausfinden. I want to find it in you. Ich möchte es in dir herausfinden. I want to have a life that is significant, that has meaning. Ich möchte ein Leben haben, das Bedeutung hat. Please forgive me of my sin. Bitte vergib mir meine Sünden. And teach me how to walk in your purpose for my life. Und lehre mich, in deinem Sinn für mein Leben zu gehen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Thank you. Danke.